Ich lieg in deinem Arm und du redest wieder nur von dir. Oh, warum hab ich mich jetzt schon wieder hierher verirrt? Du sprichst von Partys in New York, von Shootings in Paris. Ganz nebenbei spielst du den besten Knife in Wien. Oh, hab ich schon verstanden. Ich bin, weil ich leider bin, leider, seit ich bei dir bin. Alle meine Freunde.